Sicherheit können wir wirklich eine beeindruckende Bilanz vorlegen, meine Damen und Herren. Die Zahl der Einbrüche, Diebstähle und Betrugsdelikte ist um mehr als 40% gesunken. Die Zahl der Überfälle und Gewalttaten um ein gutes Drittel. Unsere Straßen und Parks, meine Damen und Herren, sind sicherer geworden. Wir sagen Ihnen noch, wir sagen ganz oft noch nicht sicher genug. Wir sagen, daran muss noch weitergearbeitet werden. Besonders erfreulich finde ich, dass die Zahl der Drogendelikte in unserem Land so stark gesunken ist in den letzten Jahren. Aber ich sage Ihnen auch, wer nach Deutschland kommt, um mit Drogen zu handeln, hat hier nichts verloren, liebe Freundinnen und Freunde. Und der muss auch sofort abgeschoben werden. Deshalb werden wir im Bundesrat unsere Gesetzesvorhaben weiter verfolgen, meine Damen und Herren, um diese Abschiebungen zu erleichtern. Dazu brauchen wir Ihre Stimmen. Ja, meine Damen und Herren, dazu brauchen wir Ihre Stimmen, damit wir weiter in diesem Land regieren können. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Denn nur mit Ihren Stimmen haben wir die Möglichkeit, auf diesem Weg auch weiterzugehen. Wahlkrieg von Horst Bieber. Regie Christoph Pragua. Verdammt! Ruf doch einer den Notarzt! Hallo? 1, 2. Ja. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Keine Panik, bitte. Einem meiner Leibwächter ist schlecht geworden. Sie haben es vielleicht gesehen. Wir werden ihn vorsorglich direkt ins Krankenhaus bringen. Bitte verlassen Sie jetzt in aller Ruhe den Platz und denken Sie daran, eine Gasse für den Rettungswagen freizulassen. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Verständnis, meine Damen und Herren. Dankeschön. Nichts mehr zu machen, Herr Minister. Tot. Wie es aussieht, ein Schuss durchs Herz. Gut. Was passiert jetzt, Herr Kurt? Tja, Herr Minister, ich schlage vor, wir transportieren Michel mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus und erst von dort in die Rechtsmedizin. Wozu? Wir sollten die Journalisten nicht vorzeitig alarmieren. Ich habe das LKA schon mal angerufen. Das ist kein Fall für die hiesige Kripo. Verstehe. Was meinen Sie, wer hat geschossen? Das soll das LKA herausfinden. Wir werden jetzt mal feststellen, wer hier gefilmt und fotografiert hat. Wozu das, Herr Kurt? Auch die Kollegen vom LKA müssen feststellen, wo der Schütze gestanden haben kann. Der ist doch längst weg. Sie sehen doch, der Platz ist fast leer. Ich glaube nicht, dass der Schütze da unten in der Menge gestanden und seelenruhig mit einem Gewehr auf das Podium gezielt hat. Ich vermute mal, er hat sich in einem der Hochhäuser da drüben versteckt. Mhm. Wenn das stimmt, dann können wir nur durch den Ein- und Austrittswinkel des Geschosses berechnen, aus welchem Fenster er geschossen hat. Verstehe. Für eine solche Berechnung müssen die Ballistiker aber wissen, wie und wo der Kollege Michel gestanden hat. Sie sind der Fachmann, Herr Kurt. Veranlassen Sie bitte alles, was Sie für nötig halten. Ich fahre jetzt zu Frau Michel. Einer muss es ihr sagen. Sie können mich jederzeit übers Handy erreichen. Geht in Ordnung, Herr Minister. Caro, was machst du denn hier? Jemand ist erschossen worden. Wir wurden alarmiert. Ja, wir auch. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, von wem. Einen schönen guten Tag. Sie sind also die Damen und Herren von der Polizei? Ja. Ja. Sehr gut. Ich bin dafür verantwortlich. Ich habe die Kripo informiert. Gut. Und wer sind Sie, bitte? Olaf Gründer. Ich bin der persönliche Referent von Innenminister Berger. Angenehm. Günter Rabe vom Landeskriminalamt. Und wer hat uns alarmiert? Das war ich, Werner Kurt, Kriminalhauptkommissar. Ich bin der Dienstälteste in der Leibwächtertruppe des Ministers. Gut, gut. Ja, das hier ist Hauptkommissarin Caroline Heinen, Leiterin des Referats 111 im Präsidium. Tag, Herr Kurt. Guten Tag, Frau Kollegin. Meine Kollegen sammeln gerade die Namen der Zeugen und vor allem Bänder, Bilder und Filme, um den Schusswinkel zu rekonstruieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wer die Untersuchung leitet, sollen die Oberen entscheiden. Die werden besser bezahlt. Oder legst du großen Wert auf diesen Fall, Caro? Nein, um Himmels Willen. Wo ist der Minister eigentlich? Er ist zu Frau Michel gefahren, um ihr die Todesnachricht zu überbringen. Aha. Warum haben Sie diesen Platz für Ihre Abschlusskundgebung ausgewählt, Herr Ründer? Gründer, kommen Sie mal mit zur Seite. Nehmen Sie das Fernglas. Können Sie damit am Eingang des Hochhauses da drüben das Schild lesen? Moment. Bürgerallianz, Landesverband Oberleiningen. Ja, Ihre Konkurrenz? Ja, und die Bürgerallianz macht ihre letzte Kundgebung traditionell auf dem Berliner Platz, vor dem Büro unseres Landesverbandes. Ach, nein. Man ärgert sich ein letztes Mal vor der Wahl am Sonntag. Ach. Das hat sich so eingebürgert. Ärgern ist gut. Marlies. Hallo, Onkel Ulrich. Ich weiß, warum Sie gekommen sind. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Ist Markus... Ja, es tut mir auch richtig leid. Marlies, gehst du bitte in dein Zimmer? Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen eine so entsetzliche Nachricht überbringen muss. Mein Beileid, Frau Michel. In dieser Situation... Ich weiß, trösten kann ich Sie nicht, aber wenn ich Ihnen in irgendeiner Form helfen kann, bitte rufen Sie mich oder meine Frau sofort an. Danke. Wer macht sowas? Das wissen wir noch nicht. Die Untersuchungen haben gerade erst begonnen. Ich möchte meinen Mann noch mal sehen, bevor Ja, das verstehe ich gut. Moment bitte. Ja, Herr Minister. Herr Gründer. Frau Michel möchte Ihren Mann sehen, bevor er in die Rechtsmedizin kommt. Veranlassen Sie das bitte sofort und schicken Sie einen Wagen zur Wohnung von Markus Michel. Scholtenstraße 27. Und, Herr Gründer, vergessen Sie bitte nicht, dass das Mädchen gerade seinen Vater verloren hat. Vielleicht sollte jemand mitkommen, der sich um das Kind kümmert. Ja, verstanden. Geht in Ordnung, Herr Minister. Könnten Sie dann ins Ministerium kommen? Dort wartet ein... Günter Rabe vom LKA auf Sie. Danke, in Ordnung. Da kommt gleich ein Wagen und holt Sie ab, Frau Michel. Nochmals mein aufrichtiges Beileid. Ich muss leider schon wieder weiter. Tschüss, Marlies! Tschüss, Onkel Ulrich! Gesehen. Landesjournal. Wir haben die Szene in aller Ausführlichkeit gezeigt. Mehrmals. Ja, die Ablösung des allseits geschätzten Parteifreundes Berger können wir uns jetzt abschminken. Wieso? Gerade einem Attentat entronnen und dann von seinem Regierungschef Schnöde gefeuert? Geht nicht. Meinst du? Wenn du jetzt Zurwege ernennst, werden dich alle fragen, ob du den Unterschied zwischen Pest und Cholera nicht gewaltig überschätzt. Also, was machen wir? Wir überlegen uns jetzt am besten ein paar Sätze fürs Fernsehen. Die werden bestimmt bald auf der Matte stehen. In einer Stunde beginnt die Tagesschau. Kein Hinweis auf den Täter? Keinen. Und hüte dich vor jeder Anspielung auf die Opposition. Hm. Was ist mit dem organisierten Verbrechen? Ist doch nur Bergers Steckenpferd. Wenn die auf einen Innenminister schießen, dann treffen die auch. Nun also auch noch ein Loblied auf den, Gott sei Dank, geretteten Berger. Darum habe ich als fürsorglicher Landesvorsitzender der Sozialen Volkspartei... Ja, das ist der Text, den ich von mir geben würde, falls ein Sender etwas von mir will. Warum kommt das nicht vom Referenten? Wir waren uns ja wohl einig, dass unsere Pläne mit Berger vorerst in diesen vier Wänden bleiben. Herr Ministerpräsident, die Landesstudios von ZDF und ARD fragen an, ob Sie ein Statement abgeben können. Wir müssen auch die Familien schützen. Frauen und Kinder können angegriffen oder entführt werden. Deswegen sind wir auch in den Häusern und auf den Grundstücken unserer Objekte. Und Markus Michel kam mal, sah meine Tochter im Garten rumtoben und sagte direkt, sowas wünschte er sich für seine Marlies auch, seine Tochter. Meine Frau hat das gehört und meinte spontan zu Michel, warum bringen Sie das nächste Mal nicht Ihr Töchterchen mit? Der Garten ist groß genug für zwei. So ist dann auch geschehen. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass es Herrn Kurt nicht ganz recht war. Das stimmt, Herr Minister. So etwas, also... zu enge private Kontakte, das ist eigentlich bei uns nicht üblich. Ja, ja. Michel brachte seine Malis mit, sie freundeten sich im Handumdrehen an und heute sind sie ein Herz und eine Seele. Ja, Herr Berger, ist Ihre Familie einmal schriftlich oder auch telefonisch bedroht worden? Nein. Ich habe mehrere Drohungen aller Art erhalten, aber meine Familie ist noch nie belästigt worden. Okay, diese Drohungen ja, waren ja, so ganz ernst haben wir die nie genommen. Ein Innen- und Polizeiminister macht sich leicht Feinde. Dass ich bei Organisationen, die sich um Ausländer und Asylbewerber kümmern, nicht übermäßig beliebt bin, weiß ich. Aber offene Feindschaft bis hin zu einem Attentat halte ich von dieser Seite für ausgeschlossen. Fragen Sie Herrn Kurt oder von mir aus auch den Verfassungsschutz. Nein. Nein, Minister Berger ist und war zu keinem Zeitpunkt akut gefährdet. Richtig. Gut. Es gibt jedenfalls nach unseren Erkenntnissen keine Indizien dafür. Dann müssen wir über die organisierte Kriminalität sprechen. Über die OK, Herr Rabe. Wir sind uns sicher einig, dass es sich bei OK nicht um schießwütige Amokläufer handelt. Das sind gut organisierte Gruppen von leider recht intelligenten und skrupellosen Menschen, die nicht auffallen wollen. Das ist völlig richtig. Die wollen möglichst unbehelligt und unerkannt mit illegalen Methoden viel Geld verdienen. Ich wüsste nicht, dass ich in der letzten Legislaturperiode einem OK-Mitglied auf die Zehen getreten wäre. Ein Bundesland allein kann sowieso nicht effektiv gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. Die Burschen weichen einfach in ein Nachbarland aus. Herr Berger, ich... Und mit unseren Bundesratsinitiativen sind wir, wie Sie ja vielleicht wissen, ziemlich heftig auf den Bauch gefallen. Ja. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ausgerechnet ich beseitigt werden müsste. Und dann noch so stümperhaft, Entschuldigung, Herr Minister, dass damit die Wiederwahl des OK-Gegners Berger befördert wird. Völlig richtig. Herr Minister, haben Sie einen persönlichen Feind, dem Sie solch eine Tat zutrauen? Nein. Nein, keine persönlichen Feinde. Dann politische Feinde? Gegner, ja. Feinde, nein. Und bestimmt keinen Gegner, der zu solchen Mitteln greifen würde. Entschuldigung, ja. Herr Minister, in der Landesschau spricht jetzt der Ministerpräsident. Ja, Sie entschuldigen mich bitte eine Minute. Bitte, natürlich, natürlich. Alle sind sehr entsetzt über diesen Vorfall. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in diesem Moment der Ehefrau des ermordeten Kriminalbeamten und seiner kleinen Tochter. Natürlich werden wir alles unternehmen, um den Täter zu fassen und vor Gericht zu stellen. Der Schuss auf Innenminister Ulrich Berger war nicht nur ein Angriff auf einen Politiker, der zu meiner großen Erleichterung keinen Schaden genommen hat. Nein, das war eine Attacke auf den Rechtsstaat. Und den verteidigen wir alle, ob auf der Regierungsbank oder in der Opposition. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als angemessene Antwort auf dieses feige Attentat wünsche ich mir persönlich am Sonntag eine hohe Wahlentscheidung. Geweint hat er ja nicht gerade. Vor Rührung und Erleichterung, unser verehrter Regierungschef. Ist ja auch nicht einfach. Er muss mit der Familie des Opfers trauern und gleichzeitig die Opposition von jedem Verdacht freisprechen. Ich finde, das ist ihm ganz gut gelungen. Naja, gut. Wer war eigentlich dieser Michel? Tja, von Kurt erfährt man dazu nichts. Ich habe das Gefühl, dass er den Michel nicht leiden konnte. Aber in Gegenwart des Ministers wollte Kurt sowieso nicht frei raus mit der Sprache. Aha. Aber es eilt ja auch nicht. Weil bis zur Wahl übermorgen können wir eh nichts machen. Besser, wir wirbeln bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis keinen Staub auf. Das wünscht auch der Ministerpräsident. Was? Ja, Diskretion bis zum Äußersten. Diskretion oder vertuschen? Caro, ich weiß es nicht. Wer zum Teufel hat ein Motiv, Berger, einen Tag vor der Wahl umzulegen? Vielleicht will einer seinen Posten. Nein. Das geht doch nach hinten los. Wieso? Jetzt ist Kaiser praktisch gezwungen, ihn wieder zum Innenminister zu berufen. Ganz gleich, was er in Wahrheit von Berger hält. Gehalt? Dienstwagen, Spesen, Freiflüge, Abfindungen, Pension. Jeder Bankräuber riskiert mehr und bekommt in der Regel weniger. Och, Caro. Das sind die Aufnahmen vom regionalen Fernsehen. Denn nur mit ihren Stimmen haben wir die Möglichkeit, Achtung, auf diesem Weg auch weiterzugehen. Das war der Schuss. Stopp. So, jetzt schau dir Markus Michel mal an. Die Kugel hat ihn hier etwas oberhalb des Herzens getroffen ist dann schräg durch die linke Herzkammer und hier, wieder ausgetreten. Ja, ja. Der Schütze hat also höher gestanden als sein Opfer, an einem Fenster dieser Hochhäuser. Unseren Berechnungen nach hat der Schütze da oben, warte mal, ich spule nochmal zurück, da, im 7. Stock des Wagnerhauses, da muss er gestanden haben. Ist aber nichts zu sehen, die Auflösung ist viel zu schlecht. Ja. Der Schriftkram kommt dann... Das eilt im Moment nicht, Siebert. Aber gute Arbeit, vielen Dank. Halt dich fest, Günther, das war ein uraltes Modell. Ein Karabiner 98K. Ja und? Damit ist die Wehrmacht in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Kaliber 7,92 mm. Ja. Und wie kommt man an Munition für so ein Museumsstück? Das fragst du bitte mal den Schützen, wenn du ihn hast. Das interessiert mich auch. Alles klar. Hast du mal ein Bild von diesem Karabiner? Gibt es für den ein Zielfernrohr? Gibt es. Auch ein Bajonett zum Aufsetzen. Sehr gut. Nahkampftauglich. Ich träume schon lange von einem Blutbad in bestimmten Abteilungen des LKA. Achtung bitte! 5, 4, 3, 2, 1. Die Hochrechnungen stabilisieren sich, Herr Ministerpräsident. Darf man Ihnen schon zum Wahlsieg gratulieren? Warten wir erstmal das Endergebnis ab. Außerdem bin ich da etwas abergläubisch. Das scheint auch angeraten bei dem knappen Ergebnis für die Regierungsparteien. 3 Mandate mehr für das Regierungsbündnis, das ist keine komfortable Mehrheit, Herr Ministerpräsident. Man kann das auch anders sehen. Bei nur 3 Mandaten mehr weiß jedes Mitglied der Koalition, dass es keine Abweichungen geben darf. Das stärkt unter Umständen die Koalitionsdisziplin ganz ungemein. Oder die Versuchung, hinter den Kulissen ein kleines Erpressungsmanöver zu riskieren. Na, na, die Liberalen werden wie vor 4 Jahren hart mit der Sozialen Volkspartei verhandeln und dann den unterschriebenen Koalitionsvertrag auf Punkt und Komma einhalten. Natürlich, dass es knapp werden würde, haben alle Umfragen vor der Wahl vorhergesagt. Richtig, äußerst knapp. Aber knapp für uns. Noch bis Mitte der Woche lagen wir vorn, die Bürgerallianz. Dieses Attentat auf Innenminister Berger ist Ihnen doch wie gerufen gekommen. Wollen Sie damit etwas andeuten? Ich werde mich hüten. Aber ich darf mir doch so meine Gedanken machen. Denken Sie immer laut vor laufender Kamera? Die Bürgerallianz ist immer ein schlechter Verlierer gewesen. Die von der Bürgerallianz so gefürchtete instabile Regierungsmehrheit ließe sich ja verhindern. Wir von den Grünen haben immer... Bürgerallianz und Grüne? Mittelfristig vielleicht. Heute wäre eine Ampelkoalition die angemessene Antwort auf die schwarze Unterstellung... Was? Natürlich haben Sie uns das unterstellt. Volkspartei und Liberale hätten sich durch ein Attentat die Mehrheit erschlichen. Was wollen Sie mir da unterstellen? Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich möchte auch nur einen Gedanken vor laufender Kamera formulieren. Bitte, bitte. Die sich jetzt abzeichnende Neuauflage von Rot-Gelb wird schrecklich für das Land werden. Das kann Wir man werfen doch so noch einmal einen Blick auf die neue Hochrechnung. Sie basiert jetzt auf 158 ausgezählten Wahlkreisen von insgesamt 175. Und wie man sieht, stabilisiert sich das Ergebnis. Das knappe Ergebnis, muss man sagen. Denn der Vorsprung... Diese Bürgerallianz... Von allen guten Geistern verlassen. Unterstellt der Kerl dem Ministerpräsidenten, er habe ein Attentat inszeniert, um die Wählerentscheidung rumzureißen. Das traue ich dem durchaus zu, dem Kaiser. Hör mal. Du hast selbst immer gesagt, der geht über Leichen. Ja, natürlich sagt man, der geht über Leichen, aber wir leben doch nicht in der Bananenrepublik. Dass du das alles so kühl wegsteckst. Ach. Markus ist tot, schon vergessen? Der hat für dich den Kopf hingehalten. Ja. Er ist tot, verdammt! Vielleicht geht es mal rein in deinen Politikerkopf. Was ist denn los, Christine? Der quatscht hier rum von Attacke auf den Rechtsstaat und Solidarität aller Demokraten. Was ist denn mit der Solidarität zu dem Mann, der dich und uns hier monatelang geschützt hat? Ja, das ist alles traurig genug. Aber ich kann es nicht ändern. Du änderst doch nie was. Mit all deinen Sitzungen und deinen Podiumsgesprächen und Parteiversammlungen und Wahlprogrammen. Wird das jetzt wieder so eine Grundsatzdebatte, ja? Der Mann ist den ganzen Tag außer Haus, kümmert sich nicht um seine Tochter, von seiner Frau ganz zu schweigen. Du verstehst nichts. Markus ist tot. Er wird nie wiederkommen. Weil er dich schützen musste. Du, immer nur du. Christine, es ist gut jetzt. Gar nichts ist gut. Wieso? Ich habe alles Finanzielle geregelt. Frau Michel wird eine hohe Abfindung bekommen. Abfindung? Ja, und für die Kleine ist auch gesorgt. Na, dann ist ja alles bestens geregelt. Christine, gibt es da irgendetwas, was ich wissen sollte? Lass mich einfach in Frieden. 25, 30. Das Fenster hier kann man wieder öffnen, Chef. Und das passt. Genau da unten hat er gestanden. Raus hier. Passt mal auf. Wir sind im 7. Stock des Wagnerhauses. Ja. Und hier ist ein Fenster, das in Frage käme. Wir warten jetzt auf euch. Ja, ja, natürlich fassen wir nichts an, du Knalltüte. Bleib du bitte hier, Klaus. Hans und ich schauen uns mal die Büros an. Okay. Dr. Holger Zurwege, MDL, Rechtsanwalt. Guten Tag, Rabe, Landeskriminalamt. Haben Sie einen Termin? Wir untersuchen das Attentat auf Innenminister Berger am Freitag vorige Woche. Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir? Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Helga Eckermann. Ich arbeite für... Frau Eckermann, wir haben herausgefunden, dass der Schuss auf den Minister wahrscheinlich aus dem 7. Stock dieses Hauses hier abgegeben wurde. Und zwar aus einem Flurfenster, direkt neben dem Eingang zu Ihrem Büro. Wann soll das gewesen sein? Am vergangenen Freitag, zwischen 17 und 18 Uhr. Aha. Hat sich in der Zeit jemand ins Wartezimmer gesetzt, der keinen Termin bei Ihrem Chef hatte? Nein. Und vielleicht sinngemäß gesagt hatte, das macht nichts, ich warte einfach, ob er noch ein Viertelstündchen Zeit für mich übrig hat. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. War es denn voll an dem Freitag? Voll? Na, voller als sonst. Was meinen Sie mit voll? Wollten besonders viele Menschen zu Ihrem Chef? Nein, es war ein ganz normaler Tag. Waren viele Menschen hier im Wagnerhaus unterwegs? Nein, freitags zwischen 17 und 18 Uhr. Da sind die meisten doch schon im Wochenende. Okay. Vielen Dank, Frau Eckermann. Das war's auch schon. Draußen auf dem Schild steht Dr. Holger Zurwege, Mitglied des Landtages. Stimmt das Schild noch? Ja, er ist wiedergewählt worden. Und wenn Sie mich jetzt nicht länger von der Arbeit abhalten... Machen mal zwei Fotos von dem Fensterriegel. Und dann Staubproben unterm Fenster. Na, Bruno, wie sieht's aus? Beschissen. Spuren en masse, aber ob von einem Attentäter oder einem Fensterputzer, das wissen die Götter. Technik und Labor werden euch den Täter nicht liefern. Da müsst ihr schon brav durchs Haus ziehen und Klinken putzen. Wie transportiert man unauffällig ein Gewehr ins Haus, wenn draußen mehrere tausend Menschen stehen? Das Ding ist 1,25 Meter lang. Das passt in eine große Sporttasche. Trotzdem. Vielleicht ist das Feuer hier versteckt worden. Glaubst du, dass es einen Komplizen gibt? Bei einer so heiklen Sache würde ich ohne Mitwisser arbeiten. Aber ich verwette meine Pension, dass es in diesem Kaninchenbau hier irgendwo ein Versteck gibt, in dem man über Nacht einen Karabiner sicher verwahren kann. Ja. Hast du dir mal die Kellerräume angeschaut? Oder oben die technischen Anlagen für die Aufzüge und die Klimaanlagen? Ja, haben wir schon. Sogar mit einem Baufachmann. Verstecke gibt's tatsächlich genug, aber bisher keine Spuren oder Hinweise darauf, dass sie auch benutzt worden sind. Ja, aber wie soll... Ich denke, er hat es riskiert. Er hat das Fenster geöffnet, geschossen und sich dann mit der Knarre da in die Toilette verzogen, um die Waffe in einer Tragetasche zu verstauen. Aber mit der Toilette müsst ihr euch keine Mühe geben, die Arbeit haben euch die Putzfrauen schon abgenommen. Wir gucken uns das Örtchen nachher trotzdem nochmal an. Gut. Eins ist klar, der stand unter Zeitdruck und musste befürchten, dass jeden Moment einer vorbeikommen könnte. Das würde auch erklären, warum er Berger verfehlt und den armen Kollegen Michel erwischt hat. Wann ist eigentlich die Beerdigung? Was? Kannst du das Fenster mal aufmachen? Sicher. Aber bei dem Lärm kann man hier drinnen Mörser abfeuern, ohne aufzufallen. Wenn du den Guten anbietest, willst du deine Besucher im Voraus trösten. Oder benebeln. Tja, wenn man durchschaut ist, sollte man nicht unnütz leugnen. Leider hast du recht. Aha. Ich muss dir was Unangenehmes verklickern. Ich kann es mir schon denken, du kannst dein Versprechen nicht einhalten. Ja, kann ich nicht, Holger. Wenn ich Berger jetzt das Innenministerium wegnehme und es dir gebe, bricht in der Öffentlichkeit ein Sturm der Entrüstung los. Na. Ja, dass Politik nichts mit Anstand und Aufrichtigkeit zu tun hat, aber so viel brutaler Undank und so weiter und so fort, das kennst du doch. Ohne das Attentat hätte die Koalition keine Mehrheit erreicht, so wird das doch draußen dargestellt. Für Berger kam das Attentat wirklich wie gerufen. Wie meinst du das? Naja, Ich, der Abgeordnete Holger Zurwege, schaue erneut in die Röhre und er, Innenminister Ulrich Berger, er ist dank eines schlechten Schützen von einem politischen Weichei zu einem Volkshelden mutiert, der sich der Dankbarkeit der Koalition sicher sein kann. Er behält sein Amt und das hat er bitter nötig. Wieso? Das Geld, das er so gerne ausgibt, stammt von seiner zweiten Frau, 20 Jahre jünger. Sehr energisch, sehr aktiv und unternehmungslustig. Sehr viel zielstrebiger als ihr Mann. Das weiß ich doch alles, Holger. Seit der Geburt des Kindes hält sie ihn nicht nur finanziell kurz, sondern... Ich bin immer wieder verblüfft, was du so alles weißt. Das meiste ist kein Geheimnis. Außerdem, Wissen ist Macht, Johann. Wer viel weiß, kann sich gegen viel und viele absichern. Nur gegen den verdammten Zufall nicht. Also über unser Projekt können wir jedenfalls erst wieder reden, wenn der Schütze gefunden und verurteilt ist. Im Moment geht es einfach nicht. Das musst du bitte verstehen, Holger. Es gäbe auch zu viel Widerstand in der Fraktion. Mhm. Ja, ich darf Bergers Freunde in der Partei nicht vor den Kopf stoßen. Na komm. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Versprochen. Darauf trinken wir ein. Herr Ministerpräsident? Herr Abgeordneter? Frau Michel, lassen Sie mich zunächst bitte sagen, wie leid uns allen der furchtbare Tod ist. Ja, schon gut, Herr Rabe. Und dass die Kollegen und ich, wir werden alles versuchen. Danke, danke, es geht schon wieder. Geht schon wieder ganz okay. Und Ihre Tochter? Sie ist sehr unruhig. Natürlich hat sie gemerkt, dass mit ihrem Vater was nicht stimmt. Freut sich riesig auf den Moment, an dem er zurückkommt. Es wird höchste Zeit, dass ich sie in den Kindergarten bringen kann. Ja. Manchmal hat Markus sie zu den Bergers mitgenommen. Die haben auch ein Mädchen in dem Alter und die beiden verstehen sich gut. Der große Garten und so. Und Frau Berger gibt sich viel Mühe mit den Kindern. Ja, schläft die Kleine jetzt? Ja. Ihr Mann, Frau Michel, war viel unterwegs. Besonders jetzt im Wahlkampf, ne? Sicher, ja. Er war ja Tag für Tag mit dem Minister unterwegs. Wissen Sie was? Was? Am meisten hat mich beunruhigt, dass er nie sagen durfte, wohin es ging. Ja. Wann er zurückkommen würde. Frau Michel, hatte Ihr Mann Feinde? Was? Ja, hat er mal erzählt, dass der Minister Feinde hat. Oder dass er oder Markus Kollegen etwas Bestimmtes befürchten. Nein, nie. Er hat nie eine Silbe über seinen Beruf erzählt, auch über die Kollegen nicht. Ja. Und vom Minister weiß ich genauso viel wie jeder andere Zeitungsleser auch. Mama! Oh, Entschuldigung, ich muss Sie leider bitten zu gehen. Wenn die Kleine einen fremden Mann hier sieht, da wird sie noch ängstlicher. Ja, selbstverständlich, Frau Michel, selbstverständlich. Vielen Dank, dass Sie überhaupt Zeit für mich hatten. Und Mama. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Sehen Sie, der Markus Michel hatte natürlich einen blöden Job. Viel unterwegs. Da kann man selten vernünftig was planen. Hm. Vor allem kommen die Familien immer zu kurz. Aber das hat jeder von uns vorher gewusst. Michel hatte eine kleine Tochter. Wissen Sie, Herr Rabe, mit Berger ist es sogar angenehmer als mit vielen anderen Ministern. Ja. Der Berger hat dem Michel sogar angeboten, seine Tochter zu Ihnen zu bringen. Bergers Kind ist nur wenig älter und der Minister meinte, die Kinder könnten zusammen spielen. Das Haus und der Garten seien doch groß genug und das alles sei schließlich im Interesse des Landes. Im Interesse des Landes. Sehen Sie, Herr Rabe, in erster Linie ist natürlich der Minister gefährdet. Aber leider kann man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Verbrecher die Familien als Geisel nehmen. Deswegen gibt es immer auch eine Wache an den Häusern oder Wohnungen. Glauben Sie mir, die anderen Kollegen hätten das auch gerne mal gemacht. Was jetzt? Also. Naja, dann hat man eine Chance, seine Familie abends pünktlich zu sehen. Und darauf liegt nicht nur Markus Michel Wert. Okay. Aber er hat das quasi für sich mit Beschlag belegt. Ja, und natürlich nicht zur reinen Begeisterung seiner Kollegen, vermute ich. Ach, Frau Berger war übrigens auch sehr damit einverstanden, dass Michel den Wachdienst an ihrer Villa schob. Mhm. Entschuldigung. Rabe? Caro, das passt ganz schlecht. Ich bin mitten im Gespräch. Ja, eine Wasserleiche. Gut, weiter. Was habe ich denn da? Wo? Ja. Schön, ich komm. Entschuldigung, war das gerade Caro Heinen? Ja, eine Wasserleiche. Wir waren zusammen beim Einbruch. Sie ist dann in die Mörderei gegangen und ich zum Personenschutz. Tolle Frau, hä? Ja. Wie lange hat er im Wasser gelegen? Na, 24 Stunden etwa. Ist er trunken, oder? Weiß man noch nicht, keine Anzeichen. Auf jeden Fall ist er irgendwo oberhalb ins Wasser gestürzt. Die Strömung hat ihn hierher verfrachtet. Und was soll ich hier? Ich kenne den Mann. Wen kennst du nicht, Caro? Ach so, schöne Grüße übrigens vom Kollegen Werner Kurt. Ich weiß nicht, wer drauf kommt, aber er meint, du wärst eine tolle Frau. Ach, der Werner. Werner? Der Tote ist Jan Pokoliszek. Ein bezahlter Schläger, allgemein nur Poko genannt. Poko? Poko, der Pechvogel. Als ich ihm das erste Mal begegnete, hat er gerade versucht, in einem Juweliergeschäft einen von zwei Tresoren aufzuschweißen. Dummerweise hat er sich für den falschen entschieden. Wieso? Papiere, Rechnung, Steuerunterlagen. Als Poko sich dann an den zweiten machen wollte, war der Schweißgas alle. Poko wurde von einem Rechtsanwalt namens Zurwege verteidigt. Denke nicht. Woher weißt du das alles? Ich weiß noch viel mehr. Poko ist mir später nochmal über den Weg gelaufen. Er hatte auf eine Frau geschossen, die Pokos Freund eine Halbweltgröße verlassen hatte. Mit einem Gewehr. Ja. Poko hat die Frau aber damals nicht getroffen. Hat behauptet, er hätte auf eine Taube geschossen. Sein Anwalt war wieder Dr. Holger Zurwege. Poko, ein Auftragskiller. Ach, ein besoffener Angeber, der gerne mal ein bisschen rumballert. Und wo wohnt dieser Poko? Bei einer Freundin. Rita Martusch, eine ältere Prostituierte. Einer ihrer Zuhälter hat sie mal so verprügelt, dass sie ein steifes Bein zurückbehalten hat. Hat eine Laube am Rangierbahnhof oben am Hakeberg. Dammweg 11 oder 13, was weiß ich. Was ist denn los, Günther? Wo willst du hin? Zum Hakeberg natürlich. Die zwei schönsten Dinge weißt du doch gar nicht. Guck mal, was wir bei Pokos Leiche gefunden haben. Das ist echtes Geld? Aber ja. Poko und mehrere tausend Euro. Das ist ein Widerspruch in sich. Naja, hat vielleicht Ärger bekommen, weil er Berger verfehlt hat. In dem Zusammenhang kam mir der Name Zurwege so merkwürdig bekannt vor. Abgeordneter der Sozialen Volkspartei und Favorit unseres hochverehrten Landesvaters Johann Kaiser für den Posten des Innenministers. Woher willst du denn das nun schon wieder wissen? Seit ich meine freien Abende nicht mehr mit dir verbringen darf, mein Schatz, kann ich mich wieder meinen alten Freunden widmen. Ja, ist doch schön. Ja. Zum Beispiel meiner Freundin Heike Möllner, ihres Zeichens Ressortchefin Landespolitik beim Tagblatt. Zurweges Kanzlei. Ja. Liegt direkt neben dem Fenster, aus dem auf Berger geschossen worden ist. Sieh mal an. Aber davon keine Silbe zu Heike Möllner. Versprochen. Wenn du mich mal zu einer ordentlichen Flasche Wein einlädst. Aber gerne. Aufbruch, wir fahren zum Hakeberg. Alles klar. Ja, Chef. Boah, wer hier lebt, der braucht starke Nerven. Oder hat sich die Ohren amputieren lassen. Macht mal den Kreis, ich muss dann so brüllen. Also, diese Rita weiß noch nicht, dass Poko tot ist. Wir sagen, wir suchen Poko den Pechvogel. Der muss mit zu einer Vernehmung, klar? Okay. Wir suchen aber auch ein Gewehr, einen Karabiner 98K. Ihr fangt sofort an, alles zu durchwühlen und erkundigt euch bei den Nachbarn, ob die schöne Rita und Poko irgendwo noch eine Hütte oder eine Garage haben, in der sie so eine Waffe verstecken können. Wer von euch hat einen Garten? Na, ich. Gut, dann kannst du auch graben, hier. Und du hilfst ihm, los. Auf jetzt. Ja, ist klar, Chef. Ich werd verrückt. Die Bullen. Schlimmer noch, Rita. Landeskriminalamt. Wo ist Poco? Der Pechvogel. Nicht da. Wir schauen lieber selber mal nach. Oh, ihr habt aber so einen Zettel, der von einem Richter unterschrieben ist. Wegen der Hausdurchsuchung? Brauchen wir nicht, Rita. Los, rein mit euch, Leute. Rein, los, los, rein mit euch. Poco hat einen Wagen. Ein Uralt-Polo. Sehr gut, in die Fahndung damit. Und gib Caro Heinen Bescheid. Oder willst du uns freiwillig sagen, wo wir Poco finden? Ich habe ehrlich keine Ahnung. Er hat vorgestern Mittag nur Tschüss gesagt. Was Wichtiges zu erledigen. Und was? Ja, weiß ich nicht. Wollte er mir nicht verraten. Wirklich, keine Ahnung. Mit was war denn der Scheiß? Ihr macht ja alles kaputt, ihr Fixer! Schau mal, Chef, was wir im Schlafzimmer in der Wand gefunden haben. Das sind mindestens 20.000 Euro. 20.000 Euro? Na, Rita? Ja, aber wie kommt denn so viel Geld hierher? Das fragen wir dich. Ich weiß es nicht. Nee, wirklich nicht. 20 Riesen, oh Scheiße. Hier, die war im Komposthaufen verbuddelt. Das war eine Schweinearbeit, Chef. Meine Frau reißt mir den Kopf ab, wenn die meine Hosen sieht. Oh. Dann soll sie dir Gummistiefel schenken. Rita, das kennst du bestimmt auch nicht, oder? Ja, doch. Das ist Popos Knarre, ja. Ja, er hat natürlich keinen Waffenschein. Ja, bei denen Vorstrafen. Deswegen verbuddelt er die Flak immer im Komposthaufen. Und zum Üben fährt er in die alte Kalkgrube am Horrisberg. Wann hat er die Flak denn zum letzten Mal ausgebuddelt? Ja, warum wollen Sie denn das wissen? Weil wir vermuten, dass die 20 Riesen mit diesem Gewehr hier zusammenhängen. Aber wir müssen Geld und Knarre mitnehmen, das ist ja doch klar. Das ist doch Blödsinn. Poco ist kein Killer. Außerdem verpfeife ich meinen Freund nicht. Kannst aber ruhig tun, Rita. Poco ist tot, ermordet. Nein. Nein! Doch. Wir haben vor weniger als 2 Stunden seine Leiche am Flussufer im Sennelpark gefunden. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Doch! Ihr lügt! Ihr Schwein! Ganz ruhig, Rita! Rita! Rita, es tut mir leid. Wir haben ihn wirklich tot gefunden. Nein! Wir belügen dich nicht. Wenn du willst, nehmen wir dich nachher mit zur Rechtsmedizin. Ja, kannst du dir Poco noch mal angucken? Nein! Rita! Du kannst uns jetzt helfen, Pocos Mörder zu finden. Also, wann hat er die Knarre zum letzten Mal ausgebuddelt und benutzt, Rita? Ja, das war am Freitag. Vor der Wahl? Ja, da ist er mit der Knarre in die Stadt gefahren. Was hat er denn gesagt, als er zurückgekommen ist? War er sehr geknickt? Wieso denn geknickt? Weil er den falschen Mann getroffen hat. Wieso soll er denn den falschen getroffen haben? Nein, nein, das hat er mir gesagt. Er sollte den Polizisten treffen. Das war so bestellt. Bestellt? Von wem? Das weiß ich nicht. Darüber wollte er nicht sprechen. Er meinte nur, dass es ein zu hohes Tier sei, das mir großen Ärger machen könnte, wenn ich zu viel wüsste. Du glaubst also, dass er wirklich den Mann erschossen hat, den er treffen sollte? Ja, na klar doch! Er hat mir doch sogar die Scheine gezeigt. Der Mann wollte sogar ohne Ärger die 2. Rate löhnen. Das kann nicht sein. Doch. Doch, kann alles sein. Wir fahren ins Amt mit Gewehr, Geld und Rita und schließt gut ab. Ich möchte nicht, dass hier einer was anrührt. Ich will mit meinem Anwalt reden. Ja, ja, das ist dein gutes Recht. Wer ist denn dein Anwalt? Der Dr. Zurwege. Den will ich. Mit dem war Poco immer sehr zufrieden. Weißt du, was das bedeutet? Neuwahlen! Tja. Die werden wir verlieren, mit Pauken und Trompeten. Berger soll einen Auftragskiller bestellt haben, der sich ausgerechnet neben dem Büro von Holger Zurwege postiert und seinen Leibwächter erschießt? Und das Ganze wird von einer Nutte enthüllt? Peter, beruhige dich. Wir können einpacken, Johann. Das war's, Landesvater. Gerade du als Parteivorsitzender musst jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Wenn die Konservativen und die Grünen Wind von der Sache bekommen, werden die so lange bohren und Einzelheiten ans Licht fördern, bis kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Also so schnell geht das auch nicht. Und wie ich als Vorsitzender meine Landespartei kenne, bist du der Erste, der dann über die Klinge springt. So schnell geht das nicht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Daran kannst du doch nicht ernsthaft auch nur eine Sekunde lang zweifeln. Die Boulevardpresse wird jedes Wort dieser Dame in großen Lettern drucken. Das liegt schon morgen auf jedem 2. Frühstückstisch dieser Republik. Peter! Kann man mit der nicht irgendeinen Deal aushandeln, dass die Klappe hält? Was sagt denn dieser LKA-Mann? Rabe? Ja, den habe ich hier bestellt. Der wird gleich kommen. Johann, das kann doch kein Zufall sein, dass Holger Zurwege diesen Idioten kennt, der auf Berger geschossen hat. Reiner Zufall. Und zufällig schießt der vom Flur aus direkt neben dem Büro des Rechtsanwalts Zurwege auf den politischen Konkurrenten Berger? Ja. Das glaubst du doch selbst nicht. Peter, es geht nicht darum, was ich glaube. Es geht darum, wie wir hier den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja, genau. Wie vertrackt das aussieht und was die Medien draus machen, das weiß ich auch. Mir geht es um Schadensbegrenzung und um ein geschlossenes Bild nach außen. Und deswegen sage ich Zufall, dass dieser alkoholsüchtige Penner sich ausgerechnet den 7. Stock dieses Bürogebäudes ausgesucht hat. Das er kannte, weil er vor Jahren mal Zurweges Klient war. Und jetzt ist dieser Amateur tot. Verdammt. Ich kann's nicht glauben. Berger beauftragt einen Killer. Ja, bitte? Guten Tag, Rabe, Landeskriminalamt. Ach, Herr Rabe, gut, dass Sie da sind. Bitte, hier. Dankeschön. Tja, ich hoffe, Sie werden uns das alles halbwegs plausibel machen können. Das ist doch absurd. Guten Tag. Berger beauftragt doch keinen Killer, um den Polizeibeamten Markus Michel zu erschießen. Was soll denn das alles um Himmels Willen? Guten Tag, Herr Arnold. Ja. Herr Arnold, wie gut kannten Sie Herrn Bergers Frau? Naja, wie man sich halt kennt in unseren Kreisen. Empfänge, Parteiveranstaltungen, private Partys und so. Eine intelligente, junge, lebenslustige Frau. Ja, und Mutter. Ich verstehe nicht. Kann es sein, dass sich der Innenminister nach der Geburt seiner Tochter sehr verändert hat? Ulrich Berger? Keine Spur. Nein? Seine Frau? Schon. Würden Sie sagen, dass die Ehe glücklich war? Aber Herr Rabe, ich bitte Sie, das gehört doch wohl nicht hierher. Doch, Herr Ministerpräsident, ich fürchte doch. Lassen Sie mich zuerst Folgendes sagen. Wir konnten Herrn Berger bis jetzt noch nicht vernehmen. Im Moment weiß niemand, wo er ist. Ach. Es gibt aber auch momentan keinen zwingenden Hinweis auf einen Auftragsmord. Und damit zunächst auch keinen begründeten Verdacht. Wer hat Berger denn? Langsam. Das kann sich aber alles sehr schnell ändern. Im Moment untersuchen wir das gefundene Geld. Was für Geld? Dieser Poco, der vermeintliche Auftragsmörder, hatte Geld bei sich, viel Geld. Sollte es in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit Minister Berger stehen, dann wird's ernst. Ja, wer hat Berger denn zuletzt gesehen? Ja, offenbar niemand. Seine Frau weiß auch nicht, wo sie ihn suchen soll. Nein? Sie scheint aber auch kein besonderes Interesse daran zu haben. Werden Sie bitte deutlicher, Herr Rabe. Wir müssen nämlich handeln, verstehen Sie? Und zwar schnell. Mit seiner Frau haben Sie also gesprochen. Ja. Christine Berger hatte ein Verhältnis mit dem Polizeibeamten Markus Michel. Ach du Scheiße. Und das hat sie zugegeben? Ja. Somit hatte also Berger mehrere Motive. Zum einen die Untreue seiner Frau. Außerdem wollte er unbedingt das Amt des Innenministers behalten. Einmal aus Prestige, zum anderen aber auch aus finanziellen Gründen. Er hätte mit dem Anschlag erreicht, dass wir die noch fehlenden Stimmen für eine Fortsetzung der Koalition bekommen. Sein Posten wäre gesichert. Und Zurwege, ha? Huh? Eine ganze Menge, oder? Naja. Ja, jeder musste annehmen, der Schuss habe dem Innenminister Ulrich Berger gegolten. Es war die letzte Großveranstaltung in diesem Wahlkampf. Vor der Abstimmung blieb den Konservativen und natürlich auch den Grünen weder Zeit noch Gelegenheit zu reagieren. Ja, so ist es denn ja auch gekommen. Die Koalition hat die Mehrheit behalten, aber Herr Rabe, wir sind uns doch darüber einig, dass diese Spekulationen... Das sind keine Spekulationen, dass diese Spekulationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn wir auch nur den geringsten Beweis finden, dass Berger für den Tod von Markus Michel oder für den Unfall von Poco verantwortlich ist, dann sind das keine Spekulationen mehr, Herr Ministerpräsident. Herr Rabe, Sie stützen Ihre Vermutungen doch auf die Aussagen einer Prostituierten, nicht wahr? Die außerdem noch ein Alkoholproblem hat. Ja, das trifft zu. Aber wir werden... Wir werden gar nichts, Herr Rabe. Den Mund werden wir halten. Vor allem, solange Berger gar nicht vernommen werden kann. Naja, Berger wird vermutlich sowieso schweigen, seine Frau ebenfalls. Na, sehen Sie. Zeugen für die Täterschaft Pokus haben wir nicht. Niemand hat ihn gesehen, als er schoss. Ist auch auf keiner Fernsehaufzeichnung zu sehen. Na bitte. Für einen gewaltsamen Tod Pokus gibt es ebenfalls keine Anhaltspunkte und keine Zeugen. Genau. Bisher. Bleibt die Herkunft der ungewöhnlichen Tatwaffe. Aber das ist auch nicht besonders aussichtsreich. Umso besser. Meine Herren, nein. So geht das nicht. Einen solchen Fall zu vertuschen, das wäre niemand noch... Niemand will hier etwas vertuschen, Herr Rabe. Ich bitte Sie. Und wenn sich diese Prostituierte, Rita Matusch, wird sich vertrauensvoll an den ehemaligen Anwalt ihres toten Freundes wenden, der ihm damals so gut geholfen den hat. Den Herrn Dr. Zurwege überlassen Sie mal mir. Der wird nichts sagen. Der hat ihm nichts gut zu tun. Tja, unter den gegebenen Umständen scheint es mir angeraten, die Frage nach dem Amt des Innenministers neu zu stellen. Sie hörten Wahlkrieg von Horst Bieber. Es sprachen Innenminister Ulrich Berger, Rolf Berg, Hauptkommissar Günter Raabe, Thomas Balu Martin, Kommissar Werner Kurt, Hans Holzbecher, Hauptkommissarin Caro Heinen, Claudia Mischke, Parteivorsitzender Arnold, Martin Bross, Ministerpräsident Kaiser, Jürg Löw, Rita Matusch, Angelika Fornell. In weiteren Rollen Jele Brückner, Lisa Sommerfeld, Juan Carlos Lopez, Markus Scheumann, Klaus Schweitzer, Rainer Hohmann, Isis Krüger, Frank Mayer, Gisela Keiner, Volker Weidlich, Gerion Nussbaum, Alexandra von Schwerin, Gregor Höppner, Luna Jareis und andere. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Tom Werner, Regieassistenz Sascha von Donat, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.